fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, Simon, schläfest du? Vermöchtest du denn nicht, eine Stunde mit mir zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und ging wieder hin und sprach dieselben Worte und kam wieder und fand sie abermals schlafend und ihre Augen waren voll Schlafs und wussten nicht, was sie ihm antwortete. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihm: Ach, wollt ihr nun schlafen? Es ist genug, die Stunde ist kommen. Siehe, des Menschen Sohn wird überantwortet in der Sünder Hände. Steht auf, lasst uns gehen.